Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 74 mit Cliff Richard, Billy Fury, Sonny Fischer, Eddie Nowak, Peanuts Wilson, Buddy und Ella Johnson, Bud Johnson, Betty Carter, Sonny Greer und Rex Stewart, Al Sears, Sam the Man Taylor, Bob Marley and the Wailers, Luther Ingram, David Grisman, Alex Schinke, Georg Dubowski und Lonnie Donegan. Me and my daddy was coming into town. Silver lady, sail away. Round the Billy Goat and meeting the hound. Silver lady, sail away. Hound got donk, Billy Goat jump. Silver lady, sail away. Throw my brother right over that stump. Silver lady, sail away. Don't you rock me, daddy, oh, don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Don't you rock me, daddy, oh. Where my old auntie promised me. Silver lady, sail away. When she died, she will to me. Silver lady, sail away. She lived so long, her head got bald. Silver lady, sail away. She got out the notion of dying at all. Silver lady, sail away. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Where my old auntie promised me. Silver lady, sail away. When did she will to me? Silver lady, sail away. Where she lived so long, her head got bald. Silver lady, sail away. She got out the notion of down a tone. Silver lady, sail away. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. One more time. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me, daddy-o. Don't you rock me. Say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, he just don't know what's going to replace it. Yeah, that is Calypso's, I've got nothing on real country music that just drives along. Into your heart and soul. Well, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. They just don't know what's going to replace it. Alice and Calypso's have got nothing on real country music that just drives along. I had a moment. to you. Making up with someone I knew. I thought she was my baby, and I took her to love my true. And then I come along and find making love with someone new. You're on a honky-tonk places on the side of town. All you wanna do is knock a man's heart down. And I thought that she was my baby, and then I took her to love my true. And then I come along and find making love with someone new. Well, the tears were flowing from my eyes. Ooh, ooh, baby, the world's a surprise. I love you with all of my heart. And then I spoke, kicking on the heart. Ba ba baby, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Broke a million hearts, you won't break mine. Not now or any other time. I thought you was my baby, and then I took it to love my true. But then it comes along my find to make a love with someone new. Well, the tears were flowing from my eyes. Ooh, if I baby was a surprise. I love you with all of my heart, and now it's broken up all of my heart. Bye bye, baby. Ba-ba-ba-ba to you, ba-ba-ba-ba-ba-ba, baby. I guess what I'm gonna do, I'm gonna swing around the honey, gonna turn my back on you. Well, I'm gonna turn my back on you, I'm gonna turn my back on you. I'm gonna swing around the honey, gonna turn my back on you. Baby, I'm gonna turn my back on you, I'm gonna turn my back on you. I'm gonna swing around the honey, gonna turn my back on you. Framatz musikalisches Fundbüro begann diese Folge mit britischer Popmusik aus der Vor-Beatles-Zeit, das heißt mit Musikern, die ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre in Großbritannien populär und einflussreich waren. Lonnie Donegan wurde 1931 in Glasgow geboren und spielte zusammen mit dem Posaunisten Chris Barber in der Band des Kornettisten Ken Coyler Banjo und Gitarre. Das war sogenannter Traditional Jazz. Ab 1952 spielte er nebenbei in einer kleinen Besetzung amerikanischen Folk, Lieder von Leadbelly, Lonnie Johnson und Woody Guthrie, während Elvis im Sommer 1954 seine legendären Sun Sessions machte, nahm Lonnie Donegan erstmalig Leadbellys Rock Island Line auf, das 1956 ein Nummer 1 Hit im UK wurde und die Skiffle-Welle auslöste, von denen auch John Lennon und Paul McCartney erfasst wurden. Sie gründeten The Quarrymen, bevor sie dann die Beatles wurden und sich dem Rock'n'Roll zuwandten. Erstaunlicherweise schaffte Lonnie Donegan einen kommerziellen Erfolg mit dieser reimportierten US-amerikanischen Musik. Das gelang etwas später weder Cliff Richard noch Billy Fury, die wir danach hörten mit ihren Rock'n'Roll-Aufnahmen. Aber natürlich war Lonnie Donegans Erfolg nicht mit dem der Beatles, Stones, Who oder Animals ein paar Jahre später zu vergleichen. Lonnie Donegan spielte live in Belfast 1998 zusammen mit Chris Barber am Kontrabass, Van Morrison als Mitsänger und Big Jim Sullivan an der Leadgitarre Don't You Rock Me Daddy-O. Cliff Richard Move It 1958 mit den Shadows, die damals noch Drifters hießen, und aus Liverpool kam Billy Fury 1960 mit Turn My Back On You. Sowohl Cliff Richards wie auch Billy Furys Aufnahmen, die wir hörten, müssen sich nicht hinter den US-amerikanischer Rockabilly-Musiker verstecken. Warum schlugen dann die beiden Musiker nicht in den USA ein? Vermutlich, weil es in den USA genügend von dieser Sorte gab und diese sich dann in unmittelbarer Konkurrenz zu Chuck Berry, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Eddie Cochran und natürlich Elvis und Co. befanden. Nun gibt es dreimal Rockabilly bzw. Honky Tonk von Musikern, die sich kommerziell ebenfalls nicht durchsetzen konnten und das, obwohl sie Amerikaner waren. Sonny Fischer, Hold Me Baby, 1955 auf Stardust erschienen, an der Leadgitarre Joey Long. Darauf folgt Eddie Nowak, 1930 bis 78, ebenfalls wie Fischer aus Texas, ein Songwriter, der Johnny Cash ebenbürtig war, aber vielleicht für die breite Masse dann doch etwas zu düster und pessimistisch in seinen Texten. Der dritte im Bunde, Peanuts Wilson, ist ebenfalls Texaner oder war Texaner. Cast Iron Arm wurde 1957 in Norman Pattys Studios in Clovis, New Mexico aufgenommen. Mit dabei an der Gitarre Roy Orbison, ebenfalls aus Texas, der aber damals noch seinen Erfolg suchte und diesen Titel Cast Iron Arm als Mitautor schrieb. My baby, my baby loves me. We go together like sugar and tea. But every time she teases me, I yell, looky mama, can't you see I want loving baby, loving baby, loving baby. Hold me, hold me, hold me. You diamonds and I bought you wine. We were living high and fine. But now you're gone. Hello, Mr. Blues. I yell, looky mama, can't you see I want loving baby, loving baby, loving baby. Hold me, hold me, hold me. We were living high and fine, but now you're gone. Hello, Mr. Blues. I yell, looky mama, can't you see I want loving baby, loving baby, loving baby. Hold me, hold me, hold me. Do the blues follow me, or do I follow them? When you see me coming, expect bad news. 'Cause when you meet me, mister, you'll shake hands with the blues. If I'm all alone, or out in a crowd, look close and you'll see a little black cloud. Raining blues down on me, from my head to my shoes. Lord, I'm always lonely, so shake hands with the blues. That gal I love don't care for me, and I can't get along with the one that loves me. I was born during hard times, and I'm telling you, they ain't never got better, so shake hands with the blues. When I walk through the city, and this ain't no lie, the little kids on the sidewalk stop their games when I go by. Guess I'd better be going, I got nothing against you. If anyone should ask you, tell them you just shook hands with the blues. Joe's, that's where everybody goes. When we walked in, she turned every face in the place. When we walked in, she turned every face in the place. A cool mama jumped up and made a play for my gal. I said, "Turn on, boy." I said, "Don't mess with me, 'cause I got a cast on arm." I said, "Don't mess with me, 'cause I got a cast on arm. Oh, when you mess with me, that only ring my alarm." And the joint was a jumping with jive. Oh, well, the music was a rocking, and the joint was a jumping with jive. Oh, well, the same cool number made the same old move. I hit him in the head. I said, "Don't mess with me, 'cause I got a cast on arm." I said, "Don't mess with me, 'cause I got a cast on arm. Oh, when you mess with me, that only rings my alarm." I say it, don't mess with me, 'cause I got a cast on arm. I say it, don't mess with me, 'cause I got a cast on arm. Oh, when you mess with me, that only rings my alarm. I don't take you to mess with me, boy. Sonny Fischer's Hold Me Baby klang sehr ähnlich wie Money Honey von den Drifters. Vielleicht auch ein weiterer Grund, weshalb sich die Plattenkäufer nicht zum Kauf dieser Single entschieden. Musikalisch bleiben wir in etwa in der Zeit, geografisch ebenso. I Don't Want Nobody to Have My Love But You wurde 1956 im ersten Hochjahr des Rock'n'Roll aufgenommen. Pianist und Bandleader war Buddy Johnson, dessen Schwester Ella hier Sängerin war. 12 Jahre davor nahm der Tenorsaxophonist Bud Johnson, der ab und an auch als Studiomusiker Orgel und Piano spielte, zusammen mit Chuck Wayne an der Gitarre, Oscar Pettiford am Bass 1944 die Stance auf. Zwei Personen mit ähnlichem Namen mal wieder. Whole world to know that I only have eyes for you. Noch ein Nachtrag. Bud Johnson hatte ein über ein halbes Jahrhundert andauernder Karriere als Musiker. 1910 in Dallas, Texas geboren, nahm er 1929 zum ersten Mal sein Saxophon auf Shellac auf. Das war 1929 bei der Sängerin Julia Lee. Won't You Come Over to My House? Dann war er in den 30er Jahren unter anderem bei Louis Armstrong, Earl Hines und Lionel Hampton zu hören. In den 40ern ging es dann weiter mit Coleman Hawkins, wo er das Bariton-Saxophon spielte, Dizzy Gillespie und Woody Herman. Aber er ist genauso auf Rhythm and Blues Schallplatten von Ruth Brown, The Delta Rhythm Boys, Sarah Vaughan, Ivory Joe Hunter, Annie Laurie, Piano Red, Big Mabel, Dinah Washington und Nappy Brown zu hören. Die Sängerin Betty Carter hatte eine fast genauso lange Karriere wie Bud Johnson aufzuweisen. 1929 in Flint, Michigan geboren, folgte sie 1948 der Einladung Lionel Hamptons in seine Band als Sängerin einzusteigen. Wir hören By the Bend of the River von Betty Carters erster LP 1958. Das hatte die Komponistin Clara Edwards bereits 1927 geschrieben. In der Studioband waren unter anderem Melba Liston an der Posaune, Sam Jones am Bass und Wynton Kelly am Piano. Kansas City Caboose wurde 1944 von zwei ehemaligen Duke Ellington-Musikern aufgenommen. Der Schlagzeuger Sonny Greer und der Kornettist Rex Stewart firmierten unter Sonny Greer and his Rex-Tet. By the bend of the river, where rushes are growing and waters are flowing far down to the sea, on a soft balmy June night, in the shimmering moonlight, I know that my own true love is waiting for me. In the cool of the evening, when the shadows are falling, I can hear my love calling so softly to me, to the scent of the heaven, and there's some wedding. We'll get on together, my true love and me. Thank you. waters are flowing far down to the sea. On a soft balmy June night, in a shimmering moonlight, I know that my own true love is waiting for me. In the cool of the evening, when the shadows are falling, I can hear my love calling so softly to me. Through the scent of the heather, in fair summer weather, we'll drift out together, far down to the sea. In the shimmering moonlight, in the cool of the evening, I know that my own true love is waiting for me. Genau wie Rex Stewart und Sonny Greer spielte der Saxophonist Al Sears in der Band von Duke Ellington. 1944 war er dort Nachfolger von Ben Webster geworden und blieb das bis 1949. Mit dem Aufkommen des Rock'n'Roll in den 50er Jahren war er dann Teil der Band, die der Discjockey Alan Freed für seine Rock'n'Roll-Tourneen zusammengestellt hatte. 1956 spielte Al Sears oder Big Al Sears zusammen mit den Studiolegenden Lloyd Trotman am Bass, Panama Francis am Schlagzeug, Mickey Baker an der Gitarre und Ernie Hayes am Piano Midnight Whale ein. Thank you. Bevor ich die Stilrichtung und das Genre wechseln werde, präsentiere ich einen weiteren oft aufgenommenen Tenorsaxophonisten. Der war unter anderem Bandleader für Alan Freeds Radiosendung Camel Rock'n'Roll Dance Party beim Sender CBS. Aber er war auch auf sehr vielen legendären Aufnahmen der Rock'n'Roll-Zeit zu hören und des Rhythm and Blues, Big Joe Turner's Shake, Rattle and Roll, Shibum von den Chords, Money Honey von den Drifters, das sind nur drei von sehr vielen. Ich habe mal eine Soloaufnahme von 1958 ausgesucht, Rockland County Roundtrip. Übrigens konnte man auf dieser Aufnahme eben auch noch Bud Johnson am Saxophon hören. Jetzt der angekündigte Stilwechsel. Ende der 60er Jahre ist der Zeitpunkt. Bob Marley and the Wailers, Back Out 1968 und 1969 My Honey and Me, aufgenommen vom Soul-Sänger und Komponisten Luther Ingram für Stax Records. Yeah. Jetzt kommen noch einmal Saiteninstrumente zum Einsatz, aber kein Skiffle oder Rockabilly. Eine Version vom Gitarristen John Carlinis Stück. Mugavero hatte ich bereits in einer anderen Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro im Programm. Hier die Erstaufnahme von 1980, als Carlini in der Band des Mandolinisten David Grisman spielte. Ich bin jetzt schon beim vorletzten Titel dieser Sendung angelangt. Zweimal Gitarre, zweimal Jazz, zweimal aus Deutschland, einmal von Alex Schinke, Very Patient, 1999 veröffentlicht. Alex Schinke ist ein Gitarrist, der aus Bayern kommt. Schinke, Very Patient, 1999, das ist ja schon ein Oldie, aber ich hatte ja auch etwas Neueres in einer anderen Sendung von ihm gespielt, nämlich die Beatles-Komposition If I Needed Someone, war allerdings auch von 2008. Jetzt kommt was sehr viel Neueres, Georg Dubowski kommt aus dem Ruhrgebiet, ist auch ein Gitarrist, spielt auch Jazz. Wir hören eine Eigenkomposition, Another Day, und die stammt aus dem Jahre 2022. Ja, das war's. Ach übrigens, Bassist ist Fritz Roppel bei der Aufnahme von Georg Dubowski, Another Day, wie gesagt. Another Day hören wir uns auch mal wieder. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.